Seit der Veröffentlichung des unvergänglichen klassischen Werkes von Genossen Kim Jong-il über die Juche-Ideologie sind 35 Jahre vergangen. Die Ausstellung für die Werke über die Juche-Ideologie wurde allein im März dieses bedeutsamen Jahres von tausenden Personen und seit dem Beginn des neuen Juche-Jahrhunderts von über 380.000 Personen, darunter Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten, Ausländern und Auslandskoreanern besucht.